Die Türken kommen den Aufständischen zu Hilfe und erobern Gran. Bokskai wird von ihnen zu Ofen mit 7 Bürgen und ungarischen Komitaten belehnt. Bei solcher Bedrohung der habsburgischen Herrschaft entschließen sich die Erzherzöge zu einer Tagung in Linz, wo der Deutschmeister Maximilian durchsetzt, dass Matthias zum Haupt des Hauses Habsburg erklärt wird. Der widerstrebende Kaiser muss, durch eine Vorsprache der Erzherzöge in Prag veranlasst, Matthias zu Unterhandlungen mit den Ungarn bevollmächtigen. Dieser bringt mit den Ungarn einen Waffenstillstand, dann am 23. Juni 1606 den endgültigen Frieden von Wien zustande, in welchem Bokskai auf Lebenszeit als Fürst von 7 Bürgen und Ostungarn anerkannt wird, alle Bekenntnisse Religionsfreiheit erhalten, die Jesuiten aber ausgewiesen werden. Mit den Türken kommt es am 11. November 1606 zum Frieden von Zipfer-Toruk, der den Osmanen das Eroberte belässt. Auch dieser Friede gilt nur 20 Jahre, doch hört gegen eine einmalige Zahlung von 200.000 Dukaten die jährliche Tributzahlung des Kaisers auf, den damit der Padischah endlich als gleichberechtigten Herrscher anerkennt. Aber Rudolf weigert sich, den abgeschlossenen Vereinbarungen seine Genehmigung zu erteilen. Er bereitet einen neuen Krieg vor. Um der drohenden Gefahr zu begegnen, beruft Matthias ohne Erlaubnis des kaiserlichen Bruders die nieder- und oberösterreichischen Stände nach Wien, die ungarischen nach Pressburg. Die Ungarn zollen ihm Anerkennung, wofür er verspricht, den abgeschlossenen Frieden nötigenfalls auch mit Waffengewalt durchzusetzen. Nun rufen ihn auch die mährischen Stände unter Karl von Zirotin ins Land. Mit Heeresmacht gegen den ohnmächtig trotzenden Kaiser vorrückend, steht Matthias alsbald mit 20.000 Mann vor Sterbehol, eine halbe Stunde vor Prag. Der hilflose Kaiser muss im Vertrag von Lieben den Frieden in Ungarn anerkennen, dem Bruder als König, Ungarn, Österreich und Mähren aber als Gouvernator überlassen, dem Ehrgeizigen die Nachfolge in Böhmen versprechen und die Zustimmung erteilen, die Regierung zu bessern und die verletzten Freiheiten wiederherzustellen. In Sterbehol verbünden sich unter der Führung von Ernst von Czernembel die österreichischen, mährischen und ungarischen Stände. Der Brünner Landtag verlangt von Matthias die Wiederholung der Anerkennung der ständischen Freiheiten, wie sie Maximilian erklärt hatte. Die Ungarn aber haben einen förmlichen Religionsfrieden in Pressburg zu erlangen gewusst. Die nieder- und oberösterreichischen Stände erreichen nach einem Bündnis in Horn am 19. März 1609 die Wiederherstellung ihres Glaubensprivilegiums von 1571. Im Februar 1610 erhalten sie die Glaubensfreiheit auch für die landesfürstlichen Städte verbürgt, die jetzt als 4. Stand anerkannt werden. Ein wichtiger Erfolg für den österreichischen Protestantismus, denn schon hatte, betrieben durch den ehrgeizigen und weltklugen Melchior Kleckel, einen Bäckersohn, der 1581 zum Generalvikar für Niederösterreich emporstieg, die Austreibung der evangelischen Prediger aus Wien begonnen. Die Universität wurde rein katholisch gemacht, hat sich aber noch lange gegen die Jesuiten gewehrt. Bedenklich ist es für den evangelischen Adel von Ober- und Niederösterreich, dass er seiner bäuerlichen Untertanen nicht völlig sicher ist. Angespornt durch die Erfolge der Stände von Mähren, Österreich und Ungarn, fordert der böhmische Landtag durch seine Wortführer Wenceslav Budovec von Budova und Graf Matthias Thurn politische und kirchliche Freiheiten und kann schließlich den eingeschüchterten Kaiser zur Unterzeichnung des Majestätsbriefs am 9. Juli 1609 veranlassen. In diesem erhalten alle Anhänger des Abendmahls in beiderlei Gestalt Religionsfreiheit. Die Herren, Ritter und königlichen Städte dürfen auf ihrem Gebiete Kirchen und Schulen bauen, 24 Defensoren werden für die evangelischen Angelegenheiten bestellt. In einem Vergleich zwischen den katholischen und evangelischen Ständen wird unter Genehmigung des Kaisers das Recht zum Kirchen- und Schulenbau auch auf die königlichen Güter ausgedehnt. Die Defensoren dürfen bei Beeinträchtigung der protestantischen Rechte einen Ausschuss der Stände und protestantischen Landesbeamten einberufen. Der Majestätsbrief wird bald auch auf Schlesien ausgedehnt. Die Macht der Stände hat damit in den habsburgischen Ländern ihren Höhepunkt erreicht. Ein Fürstentag in Prag stellt die äußerliche Versöhnung des Kaisers mit Matthias her. Trotzdem will Rudolf anstelle von Matthias seinem Neffen Leopold die Kaiserkrone verschaffen und lässt diesen mit seinen unbezahlten Passhauern ins Land kommen, die hier grauenvoll hausen. Von den Ständen gerufen, erscheint Matthias mit Heeresmacht und hält am 24. März 1611 seinen Einzug in Prag. Vergebens versucht Herzog Heinrich Julius von Braunschweig, der Freund des Kaisers, zu vermitteln. Alles wendet sich Matthias zu. Der Kaiser muss auf einem Generallandtag als König von Böhmen abdanken, sein Bruder aber wird gekrönt. Von tödlichem Hass gegen Matthias erfüllt und von der Hast aufsteigenden Wahnsinns getrieben, erwägt Rudolf der Einladung Christians von Anhalt zu folgen und sich mit der Union, vor allem mit den Calvinern, zu verbünden. Mitten in diesen Plänen ist er am 20. Jänner 1612 gestorben.